Und ich möchte gern heute Abend, möchte ich gern auf dem aufbauen, etwas sprechen, einfach über jetzt über deinen Wachstumsprozess in Christus als diese neue Schöpfung, die du bist, durch die neue Geburt. Neue Geburt, neue Schöpfung. Amen. 2. Korinther 5, 17, hast du noch nie gehört, diese Bibelstelle, deswegen lese ich sie dir jetzt vor. Da heißt es, wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas völlig Neues ist geworden. Und darauf möchte ich erstmal heute Abend raus. Ist geworden. Ist geworden ist Vergangenheit. Ist geworden heißt, ist passiert. Bist du eine neue Schöpfung oder wirst du erst noch eine neue Schöpfung? Du bist eine neue Schöpfung, sagt das Wort. Du bist es nämlich geworden. Wenn du es geworden bist, bist du es jetzt. Das nennt man perfekt. Die Zeitform heißt perfekt. Und das genau das ist es. Das heißt, es ist perfekt. Ja? Es ist perfekt. Das, was diese Zeitform aussagt, ist perfekt. Ist geworden heißt, es ist perfekt. Du bist diese neue Schöpfung. Das ist dein Stand. Ich möchte dir jetzt zum Anfang kurz eine kleine Grundlehre geben, einfach darüber, wo diese neue Schöpfung passiert ist und wie sie sich jetzt auswirkt auf alle Bereiche deines Lebens. Weil sie ist passiert, haben wir gerade gesagt. Die zweite Frage ist, wo ist sie passiert? Wo ist sie passiert? Ist dein Körper bereits zu 100% perfekt eine neue Schöpfung geworden? Ist es schon so? No, also meiner schon, aber... Nein! Nein, das... Sonst müsste Paulus nicht sagen, es wird gesät ein verweslicher Leib und es wird auferweckt ein unverweslicher Leib. Also gibt es offensichtlich im Körper noch einiges zum Neuschaffen. Die neue Schöpfung ist also nicht im Körper passiert. Nächste, noch wichtigere Frage ist, ist diese neue Schöpfung, oder vielleicht nicht ganz so offensichtliche Frage, ist diese neue Schöpfung bereits in der Seele, in deiner Seele vollkommen passiert oder sag mal immer mehr. Immer mehr. Bei Römer 12, Vers 2, was heißt es da? Römer 12, Vers 2 heißt es, spricht Paulus zu neuen Schöpfungen. Er spricht zu neuen Schöpfungen und er sagt zu ihnen, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Okay? Wo ist also die neue Schöpfung gemäß dem Wort Gottes schon perfekt passiert? Hallo? Nochmal alle zusammen. Im Geist. Im Geist ist diese neue Schöpfung passiert. Pass auf, ich habe heute Abend hier so eine schöne Tafel. Normalerweise haben wir ja nicht so was Unprofessionelles. Wir haben ja eigentlich schon eine Flipchart, das können wir uns leisten. Nur habe ich kurz vor dem Abend erfahren, es ist ja jetzt gerade unsere Kinder- und Jugendfreizeit, es sind einige Mitarbeiter auch sind dort, neun Mitarbeiter sind jetzt auf der Kinder- und Jugendfreizeit bis Sonntag und die haben unsere Flipchart mitgenommen, haben wir gerade festgestellt. Ausgerechnet heute Abend, wo ich die brauche, sonst brauche ich sie nie, aber heute Abend brauche ich sie. Und deswegen haben wir jetzt hier dieses wunderschöne Gerüst. Vielleicht können wir es ein bisschen näher noch her tun. Also, nicht, dass er das reicht. Nicht, dass er denkt, das ist unser Dauerzustand, aber... Pass auf, 1. Thessalonicher 5,23 heißt es, dass der Mensch besteht, oder da wird deutlich, dass der Mensch besteht aus drei Teilen. Es gibt eine göttliche Dreieinigkeit und es gibt eine menschliche Dreieinigkeit. Wie ist die göttliche Dreieinigkeit? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wie ist die menschliche Dreieinigkeit? Geist, Seele und Körper. G, S und K, genau. Geist, Seele und Körper. Was ist der Geist? Der Geist ist dein wirkliches Du, ist dein wahres Ich sozusagen. Der Geist macht dich zum Menschen nach dem Ebenbild Gottes, im Gegensatz zum Tier. Ein Tier hat nur diese zwei Sachen, Seele und Körper. Der Geist ist der Ausdruck der Ebenbildlichkeit Gottes, hier machen wir Gott drüber, Gott, dass Gott der seinen Geist in den Menschen gab, damals an der, am Anfang der Schöpfung, macht den Menschen zu einem geistlichen Wesen. Okay? Weil der Mensch von Natur aus nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, ist seine Identität Geist. Dieses geistliche Wesen, also du, aus Gott, von Gott geschaffen, zunächst mal von Gott geschaffen, jeder Mensch, auch wenn er nicht von neuem geboren ist, ist von Gott geschaffen und damit ein Ebenbild Gottes. Das heißt, jeder Mensch hat einen Geist. Nur ist er bei denen, die noch nicht von neuem geboren sind, ist dieser Geist für Gott tot. Und wenn er für Gott tot ist, heißt es, dass er nicht in der Weise funktionieren kann, wie er das eigentlich sollte nach dem Plan Gottes. Da komme ich jetzt gleich dazu. Okay? Also du bist Geist. Halte mal fest. Sag mal, ich bin Geist. Ich bin Geist. Okay. Ich bin Geist. Das ist mein eigentliches Ich. Gott sieht mich als geistliches Wesen. Er kommuniziert mit mir von Geist zu Geist, weil er Geist ist. Ja? Er kann nur von Geist zu Geist kommunizieren. Deswegen spricht Gott normalerweise auch nicht zu Hunden oder zu Katzen. Weil er da keinen Anhaltspunkt hat. Da fehlt ihm der Kanal. Ja? Manchmal spricht er vielleicht durch Hunde oder durch Katzen, aber er spricht nicht zu Hunden und zu Katzen. Und Katzen sprechen auch nicht mit Gott. Okay, also du bist Geist. Zweitens, du hast eine Seele. Was ist die Seele? Seele ist Verstand, Wille, Gefühl. VWG. Kannst du leicht merken, VWG. Verstand, Wille, Gefühl ist nicht Geist, sondern ist Seele. Dein Verstand, dein Wille, dein Gefühl ist deine Seele, die du hast. Und das Dritte ist, du wohnst in einem Körper. Dein Geist mit seiner Seele wohnt in einem Körper. Okay? Wenn du jetzt von Neuem geboren wirst, was wird von Neuem geboren? Der Geist. So. Beim nicht von Neuem geborenen Menschen ist der Geist tot für Gott, habe ich schon gesagt. Und damit kann der Geist nicht seine Funktion einnehmen, die er eigentlich einnehmen sollte. Was ist die Funktion des Geistes? Das kannst du hieran schon sehen. Du siehst ja nicht umsonst eine Hierarchie. Okay? Was ist nach dem Plan Gottes, was ist der Plan Gottes für eine gesunde Persönlichkeit? Eine gesunde Persönlichkeit nach dem Plan Gottes, die so funktioniert, wie Gott sich das ursprünglich im Paradies in Eden gedacht hat, ist eine Person, die aus dem Geist heraus, die mit ihrem Geist ihre Seele dominiert, ja, und die Seele wiederum dann dominiert über den Körper. Das ist die göttliche Ordnung. Geist kommt vor Seele und vor Körper. Amen. Geist muss dominieren, ansonsten gibt es Chaos. Wie ist es, wenn diese Ordnung nicht in der Ordnung Gottes ist? Also wenn du zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, du hast jetzt, was weiß ich, ja, oder pass auf, meistens ist es eh so, wir können es einfach direkt umkehren. Körper, Seele, Geist. Ja? Wenn der Geist eines nicht wiedergeborenen Menschen tot ist für Gott, führt es dazu, dass er seine Herrschaft nicht ausüben kann. Weil diese Herrschaft kann er nur aus Gott ausüben. Deswegen heißt es Römer 5,17, dass diejenigen, die die Gabe und die Gnade der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das heißt, nur durch Jesus Christus kann tatsächlich, nur durch Gott, kann der Geist in der richtigen Weise über die Seele und über den Körper Autorität nehmen und alles kommt in die richtige Ordnung. Der Verstand kommt in die richtige Ordnung, der Wille kommt in die richtige Ordnung, die Gefühle kommen in die richtige Ordnung. Okay? Wenn jetzt aber der Geist tot ist für Gott, dann heißt es, dass er seine Autorität und Herrschaft nicht wahrnimmt. Was passiert dann? Die Seele fängt an, über den Geist zu dominieren zum Beispiel. Und die sagt dem Geist, wo es lang geht. Okay? Deswegen ist die Seele über dem Geist. Dann kommt das Problem dazu, weil die Seele nicht mehr unter der Herrschaft des Geistes ist, ist sie anfällig dafür, beherrscht zu werden vom Körper. Körper, was ist dein Körper? Körper sind zum Beispiel Symptome, sind Triebe, sind einfach Dinge, die dich unmittelbar mit dieser Welt verbinden und die Seele wird dann beherrscht vom Körper. Was hast du dann in der Konsequenz? Du hast genau die Umkehrung von dem, was Gott eigentlich ursprünglich geplant hat. Du hast einen Körper, der über eine Seele bestimmt und eine Seele, die über einen Geist bestimmt. Und somit hast du ein Leben. Okay? Ein nicht so positiv geartetes Leben. Das ist das Problem. Okay? Gut. Diese Unordnung sozusagen wird in dem Moment de facto wieder in die Ordnung gebracht, wo der Geist von neuem geboren wird. Wir haben über die neue Geburt gesprochen. Was ist der Geist, wenn er von neuem geboren wird? Er ist nicht mehr ein von der Seele oder vom Körper dominiertes Etwas, des Todes für Gott, sondern er ist, wir haben es gerade gelesen, eine neue Schöpfung. Wo sitzt die neue Schöpfung? Sie sitzt im Geist. Ich habe es gerade schon gesagt. Hesekiel 36, 26 heißt es, einen neuen Geist werde ich in euer Innerstes geben. Was ist das Innerste? Das Innerste ist nichts anderes als ein anderes Wort für den Geist. Weil das ist dein wirkliches Sein, dein Innerstes. Verstehst? Die Seele ist mehr dein äußerer Mensch. Dein Verstand, dein Wille, Gefühl. Das sind sozusagen die Instanzen, die das umsetzen, was vom innersten Menschen kommt. Wenn du von neuem geboren wirst, dann setzt sich aber Gott in deinen innersten Menschen rein. Und das ist auch sehr gut so. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, das ist sehr gut so. Halleluja. Gott selber setzt sich in deinen inneren Menschen hinein. Und deswegen kannst du im Geist sagen, ich bin jetzt eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nicht mehr lebe ich, Gott, Christus, lebt in meinem Innersten, in mir. Halleluja, in meinem Geist. Und damit ist mein Geist lebendig, ist wieder zurückgekommen in seine ursprüngliche Position und kann seine Herrschaft, wie sie eigentlich von Gott geplant ist, wieder ausüben. Halleluja. Das ist das Erlösungswerk von Jesus, das er vollbracht hat. Das heißt, im Geist ist alles vollbracht. Was ist jetzt mit der Seele und mit dem Körper bei der neuen Schöpfung? Ganz einfach. Römer 12, Vers 2 muss erneuert werden. Es ist interessant, was in Römer 12, Vers 2 steht. Da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Es sind drei Ebenen. Ich glaube, man kann diese drei Ebenen beziehen direkt auf Geist, Seele und Körper. Du kannst also so sagen, wenn du von neuem geboren bist und Jesus in deinem Geist lebt, dann ist damit der gute Wille Gottes vollbracht. Der gute Wille Gottes ist, dass dein Geist vollkommen aus Christus neu geschaffen ist. Das ist der gute Wille. Jetzt sagt er aber, er möchte auch, dass der wohlgefällige Wille vollbracht wird. Worauf bezieht sich das? Es bezieht sich auf die zweite Ebene. Das heißt, dass auch deine Seele, dein Verstand, dein Wille und dein Gefühl mehr und mehr das wiedergibt, was in deinem Geist bereits Realität ist. Okay? Was in deinem Geist schon Realität ist, wird Realität in deiner Seele. Und wenn es dort Realität ist, dann ist es der wohlgefällige Wille Gottes. Und die dritte Ebene, der vollkommene Wille Gottes ist, dass nicht nur dein Geist völlig neu sind, deine Seele erneuert sind, sondern dass auch dein Körper am Ende das wiedergibt. Das nennt man dann göttliche Gesundheit. Amen. Und deswegen sagt er in 1. Thessalonicher 5, 23, dass er will, dass unser Geist, Seele und Leib unsträflich bewahrt bleibt bis auf den Tag Christi Jesu hin. Es gibt also einen Erneuerungsprozess von oben nach unten. Entscheidend wichtig ist, dieser Erneuerungsprozess muss von oben nach unten passieren und damit heißt es, dass dein Fokus hier oben sein muss. Ist ja logisch. Weil wenn du jetzt sagst, ich will total erneuert werden und du fixierst dich total auf deine Seele, dann bist du nicht auf der richtigen Ebene, von der aus diese Erneuerung passiert. Weil die Ebene der Erneuerung kommt von oben, vom Geist. Deswegen, sagt Paulus, wandelt im, was? Im Geist, Galater 5, 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Mit anderen Worten, wandelt im Geist und ihr werdet Herrschaft haben über eure Seele und über euren Körper. Wandelt auf dieser Ebene, wandelt gemäß dieser Ebene, konzentriert euch auf Geist, nicht auf Seele oder Körper und ihr werdet in diesen Bereichen den wohlgefälligen und den vollkommenen Willen Gottes erleben. Oder Galater 5,25, wo es heißt, wenn wir durch den Geist leben, das tun wir als neue Schöpfung, weil unser Geist lebendig geworden ist, wenn also Jesus in unserem Geist lebt, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Das heißt mit anderen Worten, lasst uns auf dieser geistlichen Ebene unterwegs sein. Es ist so entscheidend wichtig, dass du als neue Schöpfung, gleich zu Beginn deines Jünger-Jesus-Seins, dass du dir bewusst machst, meine Ebene ist Geist. Gott ist Geist und wer ihn anbetet, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Ebene des Christen ist nicht, da, ist nicht die, das Seelische ein bisschen aufzupeppen und zu verbessern und es dann geistlich zu verbrämen, sondern die Ebene des Christen ist im Geist zu beginnen und von dort die Seele und den Körper und natürlich alles drumherum, die Umstände und diese Welt einfach zu transformieren. Amen. Könnt ihr das sehen? Wenn sozusagen diese Priorität nicht gelehrt wird und dann auch nicht umgesetzt wird in deinem christlichen Leben, dann gibt es, was ich so nenne, eine geistliche Missgeburt. Dann gibt es eine Missgeburt. Dann gibt es nämlich Christen, die alle möglichen seelischen Dinge geistlich begründen, weil sie ja die Worte kennen, sie kennen ja die Bibel, und sie begründen das geistlich, in Wirklichkeit ist aber total seelisch und ist nicht das, wofür Gott dich als neue Schöpfung eigentlich bestimmt hat. Das heißt, sie leben nicht auf dem Niveau des Lebens, des übernatürlichen, göttlichen Herrlichkeitslebens, für das Gott sie eigentlich bestimmt hat. Verstehst du? Sag mal, aber nicht ich. Amen. Oder sie werden, noch krasser, sozusagen, sie werden dann von ihrem Körper dominiert. Der Körper sendet Impulse, der Körper sendet irgendeinen Trieb aus. Der Körper sagt, oh, ich brauche jetzt eine Frau. Und dann sagt die Seele, ja super, im Wort Gottes steht ja auch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann schnappt sich die Seele die nächstbeste Frau. Der Impuls dafür kam aber nicht aus dem Geist, nicht Gott hat diese Zusammenführung initiiert, sondern der Körper hat es initiiert und die Seele hat es ergriffen und hat es geistlich verbrämt. So ganz praktisch gesprochen, jetzt strahlt ihr. Ha? Aber das ist das Problem, verstehst du? Das ist das Grundproblem für viele Christen noch, die nicht diese Erneuerung und auch nicht diese Klarheit haben in Bezug auf die Scheidung, sage ich mal, von Seele und Geist. Weißt du, deswegen heißt es im Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Wie wirst du ein geistlicher Christ? Wie wirst du ein Christ, der die neue Schöpfung nicht nur als geistliche Realität erlebt hat oder in sich trägt, sondern dessen Seele und dessen Körper auch mehr und mehr diese Realität der neuen Schöpfung wiedergibt? Wie wirst du so einer? Indem du lernst zu unterscheiden zwischen Seele und Geist. Und Körper natürlich mit, der ist mit der Seele mit drin. Der Körper wird von der Seele, oder das ist eine starke Zweierschaft, Seele und Körper, okay? Aber die entscheidende Scheidung ist Seele und Geist, weil da die Unterscheidung am feinsten ist. Der Körper ist relativ weit weg vom Geist, deswegen das zu unterscheiden ist nicht so arg schwer. Das ist nicht so schwer. Aber zwischen Seele und Geist ist manchmal nicht so leicht, jetzt im Natürlichen zu unterscheiden, weil sich manches ähnlich anfühlen kann. Ja? Du hast ein gutes Gefühl und du sagst, oh, das muss Gott sein, weil steht es nicht geschrieben, alle gute und alle vollkommene Gabe kommt von Gott. Eieiei. Aber also ein gutes Gefühl heißt noch nicht, dass es ein göttliches Gefühl ist. Das ist ein Unterschied. Ein guter Gedanke ist noch nicht unbedingt ein göttlicher Gedanke. Ein guter Vorsatz, also Wille, ist noch nicht unbedingt ein göttlicher Vorsatz. Verstehst? Manchmal ist der Feind des Göttlichen das Gute. Manchmal ist es wirklich so. Und deshalb ist so entscheidend dieser Prozess. Scheidung von Seele und Geist. Welche deiner Regungen sind geistlich und welche sind seelisch? Und wie kannst du es unterscheiden? Jetzt kommt's. Ja. So ist es, durchs Wort Gottes. Amen, nur durchs Wort Gottes, steht ja geschrieben, Hebräer 4, Vers 12. Deswegen hast du das Wort Gottes, weil das Wort Gottes, sagt er, ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Du unterscheidest Seele und Geist nicht, weil du so ein toller Hecht bist oder weil du einfach so erfahren bist, sondern jede Unterscheidung, die du hast, echte Unterscheidung, die du hast, hat ihre Wurzel im Wort Gottes. Amen. Im lebendigen Wort Gottes. Das heißt, entscheidend ist, was sagt das Wort Gottes, dass wir sind zum Beispiel. Nicht, was sagt dein Gefühl, was du bist. Dein Gefühl sagt, oh, ich bin der Underdog schon immer gewesen und ich bin ein Loser, hat schon mein Onkel gesagt und mein Vater und mein Großvater war auch schon ein Loser. Verstehst? Aber nicht, was dein Gefühl sagt, ist das, was du bist, sondern das, was das Wort Gottes sagt, ist das, was du bist. Amen. Was ist das, was du kannst? Ist es das, was du denkst, dass du kannst, oder ist es das, was das Wort Gottes sagt, dass du kannst? Verstehst? Das ist das entscheidende Kriterium. Was hast du? Was gehört dir? Das, was du denkst oder siehst, dass du hast, siehst mit deinen fünf Sinnen. Oh, ich fühle es. Ah, dieses Pult ist hier, ja. Aber weißt du, es gibt eine Realität, die ist viel höher als diese stoffliche Wirksamkeit. Da draußen sind ja fetzige Songs im Gange. Halleluja. Wollen uns hier im Lobpreis unterstützen oder was? Also, es gibt eine Realität, die viel höher ist als diese stoffliche Realität. Wie willst du kreative Wunder erleben, dass Dinge sich umformen und umkreieren, wenn du denkst, dass diese Realität hier alles ist, was es gibt? Nein, es gibt eine viel höhere Realität und das ist die Realität des Geistes und damit des Wortes Gottes. Weil das Wort Gottes, sagt Jesus gleichzeitig, ist Geist und ist Leben. Das Wort Gottes ist Geist. Es ist sogar, sagt die Bibel in Johannes 1, es sagt sogar, das Wort Gottes ist Gott selbst. Ja? Johannes 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ist der Hammer. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 14, und dieses Wort wurde Fleisch in Jesus Christus. Und durch Jesus Christus soll es jetzt Fleisch werden in dir. Aber es hat immer eine Quelle, verstehst du? Du bist nicht der Herr des Wortes Gottes, sondern das Wort Gottes ist dein Herr. Verstehst du? Das Wort Gottes prägt dich. Das Wort Gottes übernimmt dich. Das Wort Gottes will dich leben und nicht du das Wort Gottes. So, wo findest du das Wort Gottes? In der Bibel. Zunächst mal entscheidend in der Bibel. Du findest es in dir auch, natürlich, weil es lebendig ist in dir, aber die Grundlage und die Basis und die verbindliche Basis dafür hast du in der Bibel. Die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes. Die Bibel ist, das, ist nicht nur ein Buch. Verstehst du? Und nicht nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben, sondern die Bibel ist das Wort Gottes und sie versteht sich auch selber so. Verstehst? Also wenn du einfach wissen willst, was ist die Bibel, lies einfach nach. 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Heio! Das heißt, alles, was hier geschrieben steht, ist von Gott eingegeben. Da steht übrigens im Griechischen das Wort Theopneustos, das heißt Gott gehaucht. Das heißt, hier in diesem Buch hat Gott reingeblasen. Er hat hier reingeblasen. Das heißt, er hat es angehaucht und es ist sein Wort, es ist lebendiges Wort, es ist Geist, es ist Leben. Und das heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich sage mal in Klammer, damit Geist, Seele und Körper in perfekte Harmonie mit Gott kommen, hast du das Wort Gottes, das auf dich einwirkt und somit bewirkt, dass du Seele und Geist unterscheiden kannst. Wort Gottes, okay? Hier haben wir das Wort Gottes, ist ja ein Teil von Gott. Du könntest es auch so zusammennehmen. Gott und das Wort Gottes, das ist ja eins. Das ist ein Teil von Gott. Und das Wort Gottes wirkt jetzt, pass gut auf, was macht das Wort Gottes? Weil es Geist ist, wo wirkt es ein? Wo wirkt es ein auf dich? In dein Geist, logischerweise. Muss über deinen Geist gehen, weil in deiner Seele kannst du es gar nicht erfassen. Das heißt, in 1. Korinther 2 heißt es ja, der natürliche Mensch kann das Walten Gottes gar nicht erfassen. Es geht gar nicht. Das heißt, deine Seele oder gar dein Körper versteht das Wort Gottes an sich nicht. Dein Geist aber versteht es. Nur im Geist verstehst du überhaupt das Wort Gottes. Nur im Heiligen Geist verstehst du das Wort Gottes richtig. Weißt du, manche sagen, na, wenn man nur genug Griechisch kann, dann versteht man das Wort Gottes, weil es ursprünglich in Griechisch geschrieben ist. Aber weißt du, ich habe Leute kennengelernt, ich war einmal an der Uni, habe Theologie studiert, da gab es Professoren, die kannten das halbe Neue Testament auf Griechisch auswendig, aber sie haben trotzdem nichts verstanden oder nur ganz wenig. Verstehst du? Weil nur dein Geist versteht das Wort Gottes richtig. Das Wort Gottes wirkt auf deinen Geist ein und indem es auf deinen Geist einwirkt, scheidet es gleichzeitig hier Seele und Geist und gibt die notwendige Unterscheidung. Sag mal Unterscheidung. Halleluja. Das Wort Gottes in seiner Gesamtheit, ich sage dir jetzt einfach ein paar Dinge über das Wort Gottes, weil das ist auch basic. Das Wort Gottes in seiner Gesamtheit, immer in der Gesamtheit, nicht einfach einzelne Verse aus dem Zusammenhang gerissen. Verstehst du, wenn du jetzt sagst, okay, hier steht geschrieben, und Judas ging hin und erhängte sich. Dann ist es an sich ein Teil der Bibel, aber nur dieser Satz allein für sich genommen hat keine göttliche Bedeutung. Nur der Zusammenhang gibt dem Ganzen göttliche Bedeutung. Verstehst du? Aber das Wort Gottes in seiner Gesamtheit ist das 100% unfehlbare Wort Gottes und es ist auch das einzige Buch und die einzige Schrift und damit die einzige Aneinanderreihung von Buchstaben, sage ich mal, die das unfehlbare Wort Gottes wiedergibt. Es gibt kein anderes Buch. Halleluja. Das nur annähernd daran kommt. Deswegen heißt es auch das Buch der Bücher. Und es ist übrigens auch für alle Skeptiker, ich meine hier am Rand bemerkt, es ist auch das bestbezeugteste Buch übrigens, weil manche sagen, ja, da gibt es ja alle möglichen Verschwörungstheorien. Ja, die sagen dann, ja, es wurde verfälscht und die haben am Anfang was ganz anderes reingeschrieben und dann wurde es über die Jahrhunderte verfälscht und dann nach ein paar hundert Jahren, dann war das dann so und dann haben das die Kirchenväter dann zusammengefügt, aber die waren schon total religiös, katholisch und was weiß ich was und deswegen ist das so, wie es ist. Ich sage dir eins, ich habe es studiert, wirklich, an der Uni. Und ich sage dir eins, erstens, das Wort Gottes in seinen Originalschriften, also beim Neuen Testament griechisch, beim Alten Testament hebräisch, ist das bestbezeugte Buch, das es überhaupt gibt aus der Antike. Wenn du anzweifelst, dass das Wort Gottes so geschrieben ist, ursprünglich, wie es geschrieben ist, dann müsstest du eigentlich sagen, okay, Cicero hat nie gelebt und nie was geschrieben und Caesars Bellum Gallicum ist auch vollkommen verfälscht und so weiter. Weil von diesen Schriften gibt es so viele unabhängig voneinander verfasste Handschriften aus den ersten Jahrzehnten nach Christus, die alle fast auf den Buchstaben genau identisch sind. So genau haben die es damals schon genommen und bereits am Beginn des zweiten Jahrhunderts nach Christus, also noch nicht mal 100 Jahre nachdem Jesus gestorben war, die allermeisten Schriften des Neuen Testaments bereits fest und verbindlich für die Gemeinde Jesu Christi damals das unfehlbare Wort Gottes. Nur zwei Bücher haben sie sich noch ein bisschen länger gestritten. Eins war die Offenbarung und das andere war der Jakobusbrief. Da haben sie noch ein bisschen gebraucht, bis sie das aufgenommen haben in den Kanon. Aber die ersten, all die anderen Bücher des Neuen Testaments, ich spreche jetzt mal vom Neuen Testament, waren bereits nach kürzester Zeit festgelegt und sind bezeugt durch eine solche Fülle von Schriften, man nennt sie Papyri, wie es das bei keiner anderen Schrift gibt. Von Ciceros Schriften gibt es lang nicht so viele Abschriften. Von wen auch immer du nehmen willst, Caesars Schriften gibt es lang nicht so viele Abschriften. Das heißt, es gibt lang nicht diese Glaubwürdigkeit. Es ist das glaubwürdigste Buch überhaupt, das überhaupt gibt. Es ist überhaupt ein Wunder, dass es so viele Handschriften gibt. Und ich habe es, wie gesagt, studiert im Griechischen und du siehst, manchmal gibt es ganz minimale Abweichungen zwischen den einzelnen Handschriften, aber die sind so minimal, das sind meistens nur Buchstaben oder Nuancen, aber niemals grundsätzliche andere Aussagen wie in den anderen Handschriften. Manchmal steht ja auch, das kannst du in der Elberfelder sehen, steht da noch dran, in manchen älteren Handschriften findet sich noch folgende 3 Worte oder 5 Worte oder so. Okay? Aber das sind die einzigen Dinge, die differieren. Verstehst du? Und die eine Handschrift ist in Nordafrika verfasst, die andere Handschrift ist in Kleinasien verfasst, die dritte Handschrift ist in Rom verfasst und die vierte ist in Israel verfasst und alle gleichen sich praktisch aufs Haar. Das heißt, die Glaubwürdigkeit dieses Wortes in dieser Form in Frage zu ziehen, ist reine Verschwörungstheorie. Kannst du abhaken. Wenn du sowas in den Medien siehst, kannst du gleich sagen, ist Belletristik, aber mehr nicht. Also das heißt, das ist einfach halt irgendwie Sensationsgier im Endeffekt, aber ist total absurd. Die andere Sache ist die, was manchmal versucht wird, ist, ja, die historischen Dinge, das geht dann insbesondere ums Alte Testament, dass man sagt, ja, so wie das da geschrieben ist, kann es gar nicht historisch gewesen sein und so weiter und überhaupt was mit der Evolution und so weiter und so fort. Und ich sage dir, auch da ist tatsächlich so, dass es bei der Naturwissenschaft ganz stark ankommt, auf den Geist ankommt, aus dem heraus ein Naturwissenschaftler Wissenschaft betreibt. Du kannst oft mit dir genau den gleichen wissenschaftlichen Methoden, ich habe es selber studiert, genau mit den gleichen naturwissenschaftlichen Methoden kannst du zu einem diametral anderen Ergebnis kommen, wie der andere Naturwissenschaftler, und du hast genauso wissenschaftlich gearbeitet wie der. Also geh nicht immer so genau drauf, wenn jemand irgendwo in den Medien sagt, ich bin Wissenschaftler, verstehst du? Mehr noch als ob er Wissenschaftler ist, solltest du danach fragen, wes Geistes Kind ist er? Verstehst du? Weil der Geist, aus dem heraus er seine Wissenschaft betreibt, bestimmt ganz stark das Ergebnis. Charles Darwin hat die Evolutionstheorie, ich sag mal, wirklich erfunden, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat am Ende seines Lebens total bereut, dass er das überhaupt jemals aufgeschrieben hat, und ist sogar noch umgekehrt zu Gott und hat gesagt, es tut mir leid, aber das haben dann die meisten, das haben sie dann gestrichen, das war erst ganz am Ende seines Lebens, und sie haben das dann gestrichen natürlich, weil bestimmten Geistern einfach diese Theorie so gut gefällt, weil man sie so schön benutzen kann und sagen kann, die Bibel ist ja gar nicht die Wahrheit und so weiter. Verstehst? Wenn du mit solchen Streitfragen befasst wirst, dann lass dich am besten gar nicht so sehr drauf ein, sondern was für uns wichtig ist, ist tatsächlich, die Bibel ist 100% vertrauenswürdig. Und sie ist zwar von Menschen geschrieben, aber sie ist nicht durch Menschen inspiriert. Und das ist der entscheidende Punkt. Manche moderne Theologen sagen, ja, das hat ja nur der Paulus geschrieben. Wenn der Paulus das schreibt, ja, wer ist Paulus? Ich bin auch jemand. Verstehst? Hier ist mehr als Paulus. Oder was auch immer, das sind ganz besondere Geister. Aber das Entscheidende ist, da gibt es auch eine Schriftstelle übrigens dazu, 2. Petrus 1, Vers 20 heißt es, indem ihr dies zuerst wisst, sagt Petrus, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Von Gott her hat Paulus aufgeschrieben, was er aufgeschrieben hat. Von Gott her hat Petrus aufgeschrieben, was er aufgeschrieben hat. Von Gott her hat Lukas aufgeschrieben, was er aufgeschrieben hat. Von Gott her haben diese Menschen, getrieben vom Heiligen Geist, aufgeschrieben, was sie aufgeschrieben haben. Und somit hast du hier das Wort Gottes in kondensierter Form, genau so, wie Gott wollte, dass du es hast. Du musst also niemals irgendwie sagen, gibt es nicht noch mehr als das. Verstehst? Wort Gottes plus. Brauchen wir nicht vielleicht noch ein Buch? Das ist die klassische Gründerstruktur einer Sekte, okay? Die Bibel, ja, aber auch noch das Buch Mormon, bitte. Ja, das haben wir auch noch bekommen. Das Buch Mormon noch und dann noch ein Buch und dieses oder jenes. Verstehst? Wie wenn das Buch nicht dick genug wäre. Aber ich sage, ja, selbst wenn es nicht so dick wäre, wie es ist, hat Gott sich entschieden, sich zu diesem Buch in dieser Form zu stellen. Und getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen diese Schriften geschrieben, und getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen beschlossen und gesagt, dieser Brief von Paulus, dieser Brief von Petrus, dieses Evangelium von Lukas und eben vielleicht nicht das Thomas-Evangelium, sondern das Lukas-Evangelium und das Matthäus-Evangelium, diese Schriften zusammen, das ist das unfehlbare Wort Gottes. Da ist es drin, da hast du es. Nicht irgendwo anders, sondern da hast du es. Verstehst du? Und das ist wichtig zu sehen. Das heißt, dieses Wort hat tatsächlich allerhöchste Bedeutung, weil es ist hier angesiedelt, bei Gott selber. Amen. Ist die absolute Autorität. Auf der ganzen Welt gibt es hunderte von Millionen von Christen, die ihr Leben 100% an diesem Wort Gottes ausrichten. Genau. Und das ist ja schon auch mal eine Zahl. Ja? Und wenn dann manche meinen in Deutschland, weil sie so stolz sind auf ihren Verstand, dass sie denken, sie wissen alles besser, dann meinen, sie müssen es daran nicht ausrichten, okay, weißt du, da kann Gott dann auch noch mit klarkommen. Für Gott ist die Welt ein bisschen größer. Okay. Als irgendein Studierturm irgendwo in Tübingen oder sonst wo. Oh ja, ich war ja selber mal in diesen Studiertürmen. Also. Matthäus 4,4 heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Das heißt, dieses Wort Gottes und alles, was aus diesem Wort Gottes herausgenommen ist, also auch jede Predigt, jede Botschaft, die aus diesem Wort herauskommt, das ist immer wichtig. Du hörst nicht einfach irgendwelche Predigt, sondern du hörst Predigen, die aus diesem Wort herausgenommen sind, die aus diesem Wort inspiriert sind. Und diese Botschaften, dieses Wort ist dein Leben, ist deine Nahrung. Du brauchst es, dein Geist braucht es hier, um stark zu bleiben. Dein Geist wird nicht seine Position halten können ohne diese Verbindung. Verstehst du? Das Wort Gottes ist die Nahrung. Das heißt, Lukas 1, 37, glaube ich, heißt es, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das heißt im Umkehrschluss, jedes Wort, das von Gott kommt, ist voller Kraft. Amen, sag mal voller Kraft. Das heißt, es gibt deinem Geist Kraft und damit fließt in deine Seele und in deinen Körper und bringt dein ganzes Leben in eine göttliche Ordnung, damit auf eine Straße des Sieges, auf eine Straße des Segens, auf eine Straße der Herrlichkeit, auf eine Straße, auf der du lernst, mehr und mehr all das wiederzugeben, was Gott in diese neue Schöpfung hineingelegt hat. Seele und Geist werden mehr und mehr getrennt und du lernst es mehr und mehr nach dem Geist zu leben. Halleluja. Psalm 119. Ojojojojoj, sag mal zu deinem Nachbarn. Ojojojojoj, ist das gut, ha? Ist doch gut. Psalm 119, Vers 105 heißt es, das Wort Gottes ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Das heißt, wenn du Fragen hast, verstehst du, was machst du, wenn du Fragen hast? Du willst was wissen, du willst irgendwas wissen, wie was geht, wie was funktioniert, vielleicht bei dir in der Arbeit, vielleicht in deinem Leben. Du willst wissen, wie geht Familie, du willst wissen, wie geht Kindererziehung, du willst wissen, wie geht Ehe, du willst wissen, wie geht Berufsleben, wie funktioniert das? Weißt du, was machst du dann? Dein erster Griff ist zum Wort Gottes. Du sagst, hey, dieses Wort ist ja Geist. Verstehst du, ob da jetzt diese Situation, die du jetzt konkret momentan da hast, genau erwähnt ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Weil dieses Wort ist ja Geist. Du wirst hier Dinge finden, die definitiv im Geist genau in deine Situation hineinsprechen und die dir helfen werden, Seele und Geist zu trennen. Amen. Das ist die Verheißung. Es wird dir helfen, Seele und Geist zu trennen. Weißt du, immer wenn du fragst, ich weiß gerade heute Morgen, es fällt mir jetzt gerade ein, gerade heute Morgen, da waren so Fragen in mir in Bezug auf bestimmte Dinge, wie man was macht, gerade in Bezug auf Gemeinde und so weiter. Da waren so ein paar Fragen in mir, wie macht man das, wie macht man das? Und ich habe gesagt, Herr, ich sollte eigentlich wissen, wie man das und das macht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, was mache ich als erstes? Ich gehe einfach mal ins Wort Gottes rein. Verstehst du? Und dann, okay, es ging um Gemeinde, also dachte ich mal, ist nicht verkehrt, in die Apostelgeschichte zu schauen. Also fängst du an, habe ich angefangen, Apostelgeschichte 2 zu lesen, die Urgemeinde, wie es da so war und so weiter und so fort. Und während ich das lese, und verstehst du, natürlich war die Gemeinde in Jerusalem eine vollkommen andere Gemeinde, wie heute die Gemeinde in Kirchentellensfurt. Aber trotzdem, während ich das gelesen habe, plötzlich habe ich Offenbarung bekommen und wusste, aha, aha, aha, aha. Sag mal, aha. Weißt du, du liest das Wort Gottes und plötzlich hast du einen Aha-Effekt. Du stellst Gott konkrete Fragen und Gott antwortet dir durch sein Wort. Manchmal, ich meine, das ist jetzt nicht immer, das ist jetzt nicht die Methode, das ist für die, ist die Instant-Methode, wenn du wenig Zeit hast, dann sagst du einfach, okay, Herr, ich habe da eine konkrete Frage. In Jesu Namen, schicke, dicke, dicke, dicke, dicke. Dann schlägst du einfach irgendeine Stelle auf. Ich habe es tatsächlich schon oft erlebt und genau fiel mein Blick auf den Vers und bumm, das war die Antwort. Aber das ist jetzt keine Methode, verstehst du? Gott macht dir nicht den Ersatz für die Sorgfalt im Bibelstudium, verstehst du? Indem er dir einfach immer so einen Fastfood-Vers schnell gibt. Aber manchmal hilft es, manchmal brauchst du es auch wirklich übernatürlich, damit du wirklich weißt, dass es die Antwort Gottes ist. Und dann weißt du, okay, wenn du es so gemacht hast, dann weißt du nicht, dass es von dir kommt. Dann weißt du sicher, dass es nicht von dir kommt. Okay? Aber definitiv benutzt Gott dieses Wort, dieses geschriebene Wort, diese Bibel, er benutzt sie, um zu dir zu sprechen, um dir Dinge zu sagen und um Dinge in deinem Leben in Gang zu bringen, um dir die Kraft Gottes zuzuführen, um dir Glauben zu geben. Ja, der Glaube kommt durch das Wort Gottes, Römer 10, Vers 17. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Er nimmt dieses Wort Gottes und er führt dir es zu. Das heißt, Jesaja 55 heißt es, es bewirkt, wozu es gesandt ist. Halleluja. Das heißt, es bewirkt in deinem Leben all das, was du sein sollst, all das, was du haben sollst, all das, was du können sollst, kommt aus dieser Quelle hervor. Durch das Wort Gottes. Mit anderen Worten, und da gehen wir dann in der zweiten Stunde dann gleich weiter, mit anderen Worten, diese neue Schöpfung aus Geist, die im Geist passiert ist, wird sich immer mehr auf die Seele und auf den Körper und damit auf dein ganzes natürliches Leben, auf deine Umgebung, also auch auf die anderen Geist, Seele, Körperwesen neben dir auswirken, je mehr dieses Wort Gottes in dir zusammen mit dem Geist Gottes du kannst es hier für den Geist Gottes und hier das Wort Gottes nehmen. Geist Gottes und Wort Gottes zusammen wirken auf deinen inneren Menschen ein, aus dem Geist heraus, helfen dir, Seele und Geist zu unterscheiden und damit die göttliche Ordnung herzustellen und alles in deinem Leben gemäß der neuen Schöpfung auszurichten, sodass tatsächlich du sagen kannst, hey, ich bin nicht nur eine neue Schöpfung dem Geist nach und auf dem Papier nach, sondern es wird mehr und mehr sichtbar. Hey, yo. Und das ist ja unser Ziel. Es wird mehr und mehr sichtbar. Je länger die Zeit, umso mehr werden hier auf dieser Erde Söhne und Töchter Gottes offenbar, sagt das Wort, in denen sichtbar ist, was es tatsächlich heißt, eine neue Schöpfung zu sein, wo man es sehen kann. Und in der nächsten Stunde werde ich dir sagen, was man da alles sehen können wird. Und da wirst du staunen, weil das ist tatsächlich, ich kann dir schon mal so viel verraten, es ist nichts weniger als Gott selbst. Amen. Der sichtbar wird. Es ist nichts weniger als Gott selbst, der sichtbar wird in dieser neuen Schöpfung. Der Himmel kommt auf die Erde und er kommt nicht irgendwo auf die Erde, irgendwo auf dem freien Feld, sondern er kommt auf die Erde in dir. Sag in mir. Halleluja. Lass uns einfach zum Schluss, lass uns jetzt zusammen bekennen. Sag, danke Vater für dein Wort. Ich glaube dein Wort. Es ist dein Wort an mich. Aufgeschrieben in der Bibel, ausgelegt durch den Heiligen Geist, spricht es zu mir und es hilft mir zu unterscheiden zwischen Seele und Geist, meine Seele und meinen Körper in die Ordnung Gottes zu bringen. Ich entscheide mich für die Ebene des Geistes. Ich bin eine neue Schöpfung. Und aus dem Geist heraus, aus meinem Innersten, durch das Wort Gottes, wird meine Seele und mein Körper mehr und mehr erneuert und mein wahres Sein kommt hervor. Diese neue Schöpfung. Der Himmel kommt auf die Erde. In mir. Ich werde mehr und mehr umgestaltet. Gemäß deinem Wort. Danke dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Ah, ich wünsche dir die beste Pause.